Kundgabe 5659. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.04.1953. Großer Zeitraum zwischen Anfang und Ende einer Epoche. In großen Abständen wiederholen sich die Vorgänge auf der Erde, die das Ende einer Entwicklungsperiode und den Anfang einer neuen begleiten, sodass am Ende kein Mensch den Anfang jener Zeiträume beweisen kann und sonach auch für eine Zerstörung an einem solchen Ende keine Beweise erbracht werden können. Und das ist Gottes Wille, auf das die Menschen nicht glauben müssen, wenn sie nicht glauben wollen. Das Ende einer zuvorigen Periode ist wohl den Menschen bekannt, jedoch nur als überliefertes Wissen, was auch angezweifelt werden kann. Zu Anfang zwar wissen die Menschen noch um den Vorgang des Endes. Und dieses Wissen wird bei den Nachkommen auch erhalten werden, viele Generationen hindurch. Doch je näher es wieder dem Ende einer solchen Entwicklungsperiode zugeht, desto mehr wird auch jenes Wissen verblassen. Es wird wohl noch erwähnt, aber nicht mehr als feststehende Tatsache gewertet werden und am Ende nur noch als eine Legende gelten, die nicht geschichtlich erwiesen ist. Die Gläubigen halten zwar alle Hinweise darauf für Wahrheit, doch sie sind nicht deshalb gläubig, weil sie das Ende kommen sehen und sich davor fürchten, sondern der Glaube trägt ihnen auch eine höhere Erkenntniskraft ein und darum ist ihnen auch das Ende der Erde verständlich. Und so können auch heute die Menschen nicht durch Hinweise auf die Sündflut geschreckt werden, weil sie daran kaum noch glauben. Es liegt diese Zeit so weit zurück, dass sie völlig bedeutungslos geworden ist für die Menschen, die in der Endzeit die Erde beleben. Dass aber auch diese einen Erlösungsabschnitt beendet hat, wissen und verstehen die meisten Menschen nicht und halten es für ganz unmöglich, dass der gleiche Vorgang sich wiederholen soll. Und es muss das alles so sein, der Willensfreiheit der Menschen wegen. Jeder Zwang, der einem Menschen Änderung seines Denkens und Willens bringen soll, wäre verkehrt, wo es sich um die Aufwärtsentwicklung handelt, die in völliger Willensfreiheit stattfinden soll. Die Menschen können glauben, was ihnen verkündet wird. Sie können aber auch ihre Ohren abwenden und verstandesmäßig alles ablehnen. Sie dürfen nicht durch irgendeinen Beweis gezwungen sein, wieder ihren Willen zu denken und zu handeln. Endlos lange Zeit währet eine Entwicklungsphase, betrachtet von Seiten der Menschen, und auch dies ist der Wille des göttlichen Schöpfers, auf dass ihre Einstellung in der Endzeit unbeeinflusst bleibt, auf dass sie an ein Ende glauben, es aber auch anzweifeln können, auf dass sie also auch völlig ungezwungen den letzten Glaubensentscheid ablegen können, für oder gegen Gott. An Hinweisen von Seiten Gottes auf das nahe Ende fehlt es nicht. Und auch die Begründung für das Ende wird den Menschen gegeben. Doch immer bleibt ihr Wille frei. Und auch die göttlichen Prophezeiungen verpflichten zu nichts, weil sie gleichfalls so gegeben sind, dass sie angenommen, aber auch abgelehnt werden können, wenn der Wille nicht vorhanden ist, dem göttlichen Willen gemäß zu leben und zu handeln. Dieser Wille allein gibt Klarheit, und dieser Wille wird sich auch nicht weigern, die Verkündigungen durch Seher und Propheten anzunehmen. Und ebenso wird auch der Mensch, der einen solchen Willen in sich trägt, an die vorangegangenen Perioden und deren Beendigung glauben und überzeugt sein davon, dass auch nun wieder das Ende bevorsteht, weil alles kommt, wie Gott es verkünden ließ, in Wort und Schrift. Amen.